った Geboren für die Party, das Leben ist perfekt Zwischen Hamburg und Berlin mit 300 PS Die Welt wird unendlich, keine Angst vor Risiko Unsere Story, gewonnen bei Tipico Das Leben ist ein Game, das nur der Beste gewinnt Scheiße Rolex und Cavalli, wir zahlen alles Cash Jeden Tag woanders, das ist unser Jet Set Der Hype bleibt nur Sekunden, doch wir leben vom Throwback Mit dir auf dem Rooftop, so high Mit dir auf dem Rooftop, so frei Wir fliegen höher als die Skyline Über den Dächern, ganz allein Mit dir auf dem Rooftop, so high Mit dir auf dem Rooftop, so frei Wir fliegen höher als die Skyline Über den Dächern, ganz allein Geboren für die Freiheit, das Leben ist perfekt Zwischen Dresden und Berlin mit 300 PS 5 Sterne, super Luxus, wer ist schon gern normal? Blitzlicht, Gewitter, das ist was uns flasht Mit Spießern im Club ist nicht unser Lifestyle Bei 1000 Watt am Strand chillen, das finden wir geil Wir laufen vor nichts weg, kommen überall an Atmen das Leben ein, forever young Mit dir auf dem Rooftop, so high Mit dir auf dem Rooftop, so frei Wir fliegen höher als die Skyline Über den Dächern, ganz allein Oh, oh, oh, oh, ah Mach die Nacht mit dir zum Tag Keine Angst, ich bin da Denn dein Ex spioniert nach Früher Cannabis im Päckchen Und die Masken waren schwarz Heute Ballermann relaxen Und den Chardonnay im Arm Yeah, high auf dem Rooftop, Baby Bye bye, Salute Rocco macht Moonwalk, yeah yeah Solokos shooten Ich fühl mich frei, wenn der Hennessy fließt Mon ami, c'est la vie Doch wir ändern uns nie Oh, oh.